Parabeln und Rätsel von Friedrich von Schiller. 1. Von Perlen baut sich eine Brücke hoch über einen grauen See. Sie baut sich auf im Augenblicke und schwindelnd steigt sie in die Höhe. Der höchsten Schiffe höchste Masten ziehen unter ihrem Bogen hin. Sie selber trug noch keine Lasten und scheint, wie du ihr nahst, zu fliehn. Sie wird erst mit dem Strom und schwindet, so wie des Wassers Flut versiegt. So sprich, wo sich die Brücke findet und wer sie künstlich hat gefügt. 2. Es führt dich meilenweit von dannen und bleibt doch stets an seinem Ort. Es hat nicht Flügel auszuspannen und trägt dich durch die Lüfte fort. Es ist die allerschnellste Fähre, die jemals einen Wanderer trug, und durch das größte aller Meere trägt es dich mit Gedankenflug. Ihm ist ein Augenblick genug. 3. Auf einer großen Weide gehen 4000 Schafe silberweiß, wie wir sie heute wandeln sehen, sah sie der allerältste Greis. Sie altern nie und trinken Leben aus einem unerschöpften Born. Ein Hirt ist ihnen zugegeben mit schön gebogenem Silberhorn. Er treibt sie aus zu goldnen Toren, er überzählt sie jede Nacht und hat der Lämmer keins verloren, so oft er auch den Weg vollbracht. Ein treuer Hund hilft sie ihm leiten, ein munterer Widder geht voran. Die Herde, kannst du sie mir deuten, und auch den Hirten zeig mir an. 4. Es steht ein großgeräumig Haus auf unsichtbaren Säulen. Es misst's und geht's, kein Wanderer aus, und keiner darf drin weilen. Nach einem unbegriffenen Plan ist es mit Kunst gezimmert. Es steckt sich selbst die Lampe an, die es mit Pracht durchschimmert. Es hat ein Dach, kristallenrein, von einem einzgen Edelstein, doch noch kein Auge schaute den Meister, der es baute. 5. Zwei Eimer sieht man ab und auf in einem Brunnen steigen, und schwebt der eine voll herauf, muß sich der andere neigen. Sie wandern rastlos hin und her, abwechselnd voll und wieder leer, und bringst du diesen an den Mund, hängt jener in dem tiefsten Grund. Nie können sie mit ihren Gaben in gleichem Augenblick dich laben. 6. Kennst du das Bild auf zartem Grunde? Es gibt sich selber Licht und Glanz, ein anderes ist's zu jeder Stunde, und immer ist es frisch und ganz. Im engsten Raum ist's ausgeführet, der kleinste Rahmen fasst es ein, doch alle Größe, die dich rühret, kennst du durch dieses Bild allein. Und kannst du den Kristall mir nennen? Ihm gleicht an Wert kein Edelstein. Er leuchtet, ohne je zu brennen. Das ganze Weltall saugt er ein. Der Himmel selbst ist abgemalet in seinem wundervollen Ring, und doch ist, was er von sich strahlet, noch schöner, als was er empfing. 7. Ein Gebäude steht da von uralten Zeiten, Es ist kein Tempel, es ist kein Haus. Ein Reiter kann 100 Tage reiten, er umwandert es nicht, er reitet's nicht aus. Jahrhunderte sind vorübergeflogen, es trotzte der Zeit und der Stürme her. Frei steht es unter dem himmlischen Bogen, es reicht in die Wolken, es netzt sich im Meer. Nicht eitle Prahlsucht hat es getürmet, es dienet zum Heil, es rettet und schirmet. Seinesgleichen ist nicht auf Erden bekannt, und doch ist's ein Werk von Menschenhand. Acht. Unter allen Schlangen ist eine, auf Erden nicht gezeugt, mit der an Schnelle keine, an Wut sich keine vergleicht. Sie stürzt mit furchtbarer Stimme auf ihren Raub sich los, vertilgt in einem Grimme den Reiter und sein Ross. Sie liebt die höchsten Spitzen, nicht Schloss, nicht Riegel, kann vor ihrem Anfall schützen. Der Harnisch lockt sie an. Sie bricht wie dünne Halmen den stärksten Baum entzwei. Sie kann das Erz zermalmen, wie dicht und fest es sei. Und dieses Ungeheuer hat zweimal nur gedroht. Es stirbt im eignen Feuer, wie's tötet, ist es tot. 9. Wir stammen unserer 6 Geschwister von einem wundersamen Paar, die Mutter ewig ernst und düster, der Vater fröhlich, immer da. Von beiden erbten wir die Tugend, von ihr die Milde, von ihm den Glanz. So drehen wir uns in ew'ger Jugend um dich herum im Zirkeltanz. Gern meiden wir die schwarzen Höhlen und lieben uns den heitern Tag. Wir sind es, die die Welt beseelen mit unsers Lebens Zauberschlag. Wir sind des Frühlings Lust geboten und führen seinen muntern Rein. Drum fliehen wir das Haus der Toten, denn um uns her muß Leben sein. Uns mag kein Glücklicher entbehren, wir sind dabei, wo man sich freut, und lässt der Kaiser sich verehren, wir leihen ihm die Herrlichkeit. 10. Wie heißt das Ding, das wenige schätzen, doch ziert's des größten Kaisers Hand, es ist gemacht, um zu verletzen, am nächsten ist's dem Schwert verwandt. Kein Blut vergießt's und macht doch 1000 Wunden, niemand beraubt's und macht doch reich, es hat den Erdkreis überwunden, es macht das Leben sanft und gleich. Die größten Reiche hat's gegründet, die ältsten Städte hat's erbaut, doch niemals hat es Krieg entzündet und Heil dem Volk, das ihm vertraut. 11. Ich wohne in einem steinernen Haus, da lieg ich verborgen und schlafe, doch ich trete hervor, ich eile heraus, gefordert mit eiserner Waffe. Erst bin ich unscheinbar und schwach und klein, mich kann dein Atem bezwingen, ein Regentropfen schon saugt mich ein, doch mir wachsen im Siege die Schwingen. Wenn die mächtige Schwester sich zu mir gesellt, erwachs ich zum furchtbaren Gebieter der Welt. 12. Ich drehe mich auf einer Scheibe, ich wandle ohne Rast und Ruh. Klein ist das Feld, das ich umschreibe, du deckst es mit zwei Händen zu. Doch brauch ich viele tausend Meilen, bis ich das kleine Feld durchzogen, flieg ich gleich fort mit Sturmeseilen und schneller als der Pfeil vom Bogen. 13. Ein Vogel ist es, und an Schnelle buhlt es mit eines Adlers Flug, ein Fisch ist's und zerteilt die Welle, die noch kein größeres Untier trug. Ein Elefant ist's, welcher Türme auf seinem schweren Rücken trägt, der Spinnen kriechendem Gewürme gleicht es, wenn es die Füße regt, und hat es fest sich eingebissen mit seinem spitzgen Eisenzahn, so steht's gleich wie auf festen Füßen und trotzt dem wütenden Orkan.